Die Ausstellung im Martin-Gropius-Bau in Berlin, die jüdische Lebenswelten, hat es in sich, glaube ich, dass sie wiederum Besucherrekorde brechen wird. Und es wird auch ein Vergleich gemacht mit der Preußen-Ausstellung und gesagt wird, dass noch mehr Leute diese Ausstellung besuchen werden. Warum ist das so? Also bei den Besucherrekorden weiß ich nicht, welches der Vergleichsmaßstab ist. Ich glaube eher, das ist die Grüne Woche oder die Rundfunkausstellung, die ungefähr 400.000 bis 500.000 Zuschauer gehabt haben oder Besucher. Ob die jüdischen Lebenswelten diesen Rekord erreichen, bin ich skeptisch. Im Moment hat es, glaube ich, 200.000 Besucher gehabt. Das ist die Halbzeit dieser Ausstellung. Und der Vergleich mit der Preußen-Ausstellung ist natürlich auch zutreffend, aber in anderer Hinsicht, weil die Gestaltung der Ausstellung, denke ich, die hat viel mit der Preußen-Ausstellung zu tun oder mit der Ausstellung chinesische Lebenswelten, hieß sie nicht, aber die China-Ausstellung. Das ist eine Ausstellung, in der einfach Friedrich II. Durch Schlomo ersetzt worden ist. So ungefähr hat man das gemacht. Alles, was an großen Leuten in Preußen, ob sie nun Friedrich oder General XY hießen, sie wurden also durch Albert Einstein oder durch Woody Allen oder durch andere jüdische prominente Personen ersetzt. Das ist eine Ausstellung, die um bei der Preußen-Ausstellung nochmal zu bleiben, die nicht kleckert, sondern klotzt, wie das ein preußischer General sagte. Es sind also das Teuerste und das Feinste aus der ganzen Welt, aus der ganzen jüdischen Welt, was immer das sein mag, ist zusammengebracht worden für 11 Millionen Mark. Das ist eine erstaunliche Leistung. Es gab noch nie in Deutschland eine derart große Ausstellung über Juden in der ganzen Welt. Und man muss, wenn man das etwas böse sagen möchte, die Deutschen nach Auschwitz haben es geschafft, Juden in der ganzen Welt hierher zu bringen. Also das ist eigentlich der Traum, wenn Sie so wollen, der Traum von Eichmann gewesen, der ja vorgehabt hat, in Prag ein Museum der untergegangenen jüdischen Rasse einzurichten. Und das, was Eichmann nicht geschafft hat, ist sozusagen heute mit guten Absichten natürlich, ist heute in Berlin geschafft worden. Es gibt eine Art letzten Befehl, eine Art letzte Direktive, die Himmler Eichmann noch hat ausrichten lassen, aber Eichmann war nicht mehr in der Lage, das durchzuführen. Diese letzte Direktive, die im Eichmann-Prozess auch zur Sprache gekommen ist, hieß, wenn ich mich richtig erinnere, wörtlich, wenn Sie bis jetzt Juden vernichtet haben, so werden Sie ab jetzt Judenpfleger sein. Und Eichmann, der ja einige judaistische Grundkenntnisse hatte, wie heute auch jeder deutsche Philosemit, der immer besser weiß, was Juden sind als die Juden selber. Also Eichmann wäre durchaus in der Lage gewesen, für das jüdische Museum heute einiges beizutragen. Er wäre ein guter Direktor. Ein guter Verwaltungsdirektor zumindest, ja. Nun hast du in der konkret eine Besprechung geschrieben. Und da gehst du auch ein auf diesen Verhältnis zwischen also Todeslager und Ausstellungen. Gibt es diesen Verband wirklich, diese Verbindung wirklich direkt? Hängt das mit dem Sammeln zu tun? Na, auf jeden Fall sind es zwei Spitzenleistungen. Also die sechs Millionen Rekordmarke, auf die die Deutschen ja im Historikerstreit erst richtig stolz geworden sind, als sie gesagt haben, Auschwitz ist eine einmalige Leistung und darauf bestehen wir. Wir lassen uns das Erstgeburtsrecht in dieser Massentötungsfrage nicht von den Russen abnehmen, sondern wir bestehen darauf, dass Auschwitz ein deutscher Rekord ist. Der zweite Rekord, der damit zusammenhängt, denke ich schon, ist diese Ausstellung jüdische Lebenswelten. Wie gesagt, also mit einer Akribie sondergleichen sind Dinge, wie es in manchen Zeitungen hieß, in der ganzen Welt wieder eingesammelt worden. Also eine Formulierung, die im Unterbewussten des Journalisten oder des Autors, der das geschrieben hat, doch noch erkennen lässt, dass es was mit dem Einsammeln der Juden in Europa zu tun hatte. Diese Verbindung, denke ich, die existiert. Und mein Gedanke oder der Gedanke, der mir gekommen ist, als ich mich etwas ausführlicher mit der ganzen Sammelwut, die ja nicht neu ist übrigens, sie hat nur ihren Höhepunkt gerade erreicht oder ihren ersten Höhepunkt, man weiß ja nicht, was noch alles kommt, Als ich mich mit dieser Sammelwut beschäftigt habe, mit der Akribie, mit der das geschieht, lag auf der Hand, dass ohne das organisierte, perfekte Töten auch diese Ausstellung überhaupt nicht zustande gekommen wäre. Können Sie sich vorstellen, dass in Holland eine Ausstellung in diesem Umfang stattfindet, jüdische Lebenswelten, also auch schon mit diesem Titel, man weiß gar nicht, was damit gemeint ist. Es kann eine Ausstellung über Juden in Holland geben, über die Geschichte der Juden in Holland. Und es kann in den Vereinigten Staaten eine Ausstellung über Geschichte der Juden in den Vereinigten Staaten geben. Aber dass die Amerikaner oder dass die Holländer oder dass die Franzosen auf den Gedanken schon kämen, also Juden von Plato bis Nato oder Juden von Abraham bis Menachem Begin oder wie auch immer unter einem Dach zu versammeln, dieser Gedanke, der ist nur hier geboren worden. Und zwar mit der Absicht, die man vorsichtshalber einen jüdischen Professor hat, öffentlich bekannt geben lassen, mit der Absicht, man müsste endlich aus dem Schatten Hitlers heraustreten. Ich meine, eine Formulierung, die so original gar nicht von diesem jüdischen Professor ist, sondern von Franz Josef Strauß, schon vor einigen Jahren gesagt wurde. Also man hat es endlich satt, man möchte nicht nur tote Juden sehen, sondern man möchte sozusagen die umgebrachten Juden in Kultur verwandeln, die heute fehlt. Das ist ganz wichtig dabei. Spürt man dann einen Verlust? Das ist mit Sicherheit auch die Absicht, also zu zeigen, das Verbrechen ist deshalb so schlimm gewesen, dass die Deutschen begangen haben. Nicht, weil lebendige Menschen umgebracht worden sind, sondern weil eine Kultur untergegangen ist oder zum Untergang gebracht worden ist. Was ja nebenbei wirklich zu verschmerzen wäre. Es ist völlig egal, ob irgendwelche Kulturen untergehen. Das ist in der Geschichte des Öfteren passiert. Aber dass systematisch Menschen umgebracht werden, dieser Gedanke verschwindet natürlich bei dieser Ausstellung. Oder er wird umgebogen in den Gedanken, in den tröstlichen Gedanken natürlich auch wieder, dass man einen Kulturverlust erlitten hat. So ist man selber sozusagen der Leidtragende. Aber ich glaube sogar, dass es offensichtlich so gemeint ist. Das wird auch offen gesagt, dass diese Ausstellung positiven Werten übertragen soll. Es ist die alte Geschichte, die kennzeichnend ist oder charakteristisch ist für den Kampf gegen Antisemitismus, wie ihn die Liberalen seit ungefähr 100 Jahren führen und auch als sinnvoll verstehen. Liberale gehen immer davon aus, die Antisemiten muss man davon überzeugen, dass Juden auch Menschen sind. Wenn sie schon sagen, auch Menschen sind, wenn ich Jude wäre, würde mich dafür bedanken. Ein solcher Mensch möchte ich wirklich nicht sein. Dieselbe Formulierung, die natürlich auch gilt, Neger sind auch Menschen. Ja. Und sie sind nicht nur auch Menschen, sondern noch viel wichtiger, sie sind natürlich Kulturträger, wie das im Deutschen heißt. Ja. So ein Wort, das immer an Hosenträger erinnert. Man will zeigen, Juden sind nicht nur nicht geldgierig, sie sind nicht nur nicht krummnasig, sie sind nicht nur nicht alles das, was bei der Positivierung immer sofort natürlich beim Adressaten mitgedacht wird, aber nicht nur beim Adressaten, sondern bei demjenigen, der sagt natürlich auch selber. Also Juden sind sozusagen das Kulturferment der Moderne. Mit dieser guten Absicht gehen also die Ausstellungsmacher ans Werk. Also sie drehen das traditionelle antijüdische Stereotyp einfach um und sagen, nein, Juden, bei Juden gibt es keine Verbrecher, bei Juden gibt es keine Homosexuellen, bei Juden gibt es keine Gangster, keine Gauner, keine Proleten. Das natürlich nebenbei auch. Schauen Sie das Plakat an von den jüdischen Lebenswelten. Ja? Da sucht man irgendwo die Mehrzahl der Juden, das waren nämlich Arbeiter und Angestellte. Da sind wirklich lauter sozusagen verdächtige Nobelpreisträger drauf. Ja? Also die normalen Menschen kommen da überhaupt nicht drin vor. Und mit dieser Absicht, also den Antisemiten oder den durchschnittlichen Deutschen, die ja wie eine neue Spiegeluntersuchung gezeigt hat, tatsächlich also bis zu 13-14% hochgradig antisemitisch sind. Der Spiegel bezeichnet das nicht als antisemitisch, sondern als judenkritisch. Also eine neue Formulierung. Also diese sogenannten judenkritischen potenziellen Totschläger, ja, sollen davon überzeugt werden, dass die Juden alle gut und kulturvoll und zumindest alle fantastisch Violine spielen oder hervorragende Filme drehen, wie Woody Allen. Und diesen Irrtum, den begehen also liberale Aufklärer und Politiker in Deutschland schon seit ungefähr 100 Jahren. Und sie werden keinen einzigen Antisemiten weniger machen durch diese Ausstellung. Man sagt aber auch, diese Ausstellung würde eine sogenannte Rückkehr der Juden nach Berlin vorbereiten. Ja, ja, das hätten sie gerne. Sie hätten gerne Einstein zurück und sie hätten gerne eine Reihe von Schriftstellern, also wie Leon Feuchtwanger und so weiter, zurück. Das hat natürlich was mit der Mittelmäßigkeit der vorherrschenden Kultur und Politik hier zu tun. Ich meine, nach Berlin müssen nicht erst nur diese hochgerühmten Juden zurückkommen. Also es wäre viel besser, es würde eine ganze Reihe von anderen Leuten hier weggehen und nicht also hochgebildete, hochkultivierte Juden zurückkommen. Es hat was mit der Dürftigkeit und mit der Durchschnittlichkeit und mit der unsagbaren Langeweile und der Provinzialität dieser Stadt zu tun, die durch die Wiedervereinigung nichts gewonnen hat. Einfach die Dummköpfe haben sich verdoppelt in dieser Stadt durch die Wiedervereinigung. Das ist alles. Der Alkoholpegel hat sich erhöht. Solche Dinge. Die Rückkehr, wenn man von der Rückkehr der Juden nach Berlin redet, ist natürlich Unfug. Keiner wird hier zurückkehren. Es gibt eine Reihe von Juden, die tatsächlich hierher kommen wollen. Und das sind Juden, die aus der Sowjetunion aus guten Gründen weg wollen. Aber wehe, sie stehen hier auf der Matte. Wehe, sie stehen hier vor der Tür und sagen, ich bin nicht Einstein, sondern ich bin Herr Schlomo Rabinowitsch aus Moskau und mein Beruf ist Taxifahrer. Die Leute hat man nicht gerne. Natürlich, wenn sie Mitglied der Leningrader Philharmonie gewesen sind, dann kümmern sich also gleich dutzendweise entweder die alternativen Kulturpolitiker um sie. Oder der Spiegel macht einen Artikel ausführlich, um zu zeigen, also genau solche Leute möchte man wieder haben. Oder die Theaterdirektoren unterschreiben Anzeigen in den Zeitungen und reden von der Blutauffrischung des deutschen Theaters. Also genau mit diesem Grunde Alexander Granach, ein großer jüdischer Schauspieler, die Elisabeth Bergner, eine große jüdische Schauspielerin. Also lauter Emigranten, die tatsächlich das deutsche Theater im Ende der Weimarer Republik und den deutschen Film Ende der Weimarer Republik zu dem gemacht haben, wo er theaterhistorisch und filmhistorisch auch hingehört, also wirklich an die Weltspitze. Diese Namen werden in der Erinnerung und nicht in der Erinnerung, eher in der Propaganda heute beschworen mit Begriffen, die eher im Zusammenhang mit der Ausweisung dieser Leute damals stehen. Wenn ein Theaterdirektor wie Jürgen Flimm aus Hamburg in der Zeitung also eine große Anzeige macht und auffordert, die Bundesregierung oder der Berliner Senat oder die deutschen Theater sollten osteuropäische, jüdische Künstler auffordern, nach Deutschland zu kommen, weil das deutsche Theater eine Blutauffrischung nötig hätte. Dann kann man eher sagen, das deutsche Theater hat keine Blutauffrischung nötig, sondern die Direktoren eine Gehirntransplantation. Das wäre wahrscheinlich der erste Weg, den man beschreiten müsste. Nun, hat es auch Kritik gegeben aus orthodoxen Kreisen und diese Gruppe heißt Adas Yisrul und sie haben gesagt, dass die diese Aufstellung jüdischen Lebenswelten, also das Leben der Juden in der Nachkriegszeit gar nicht erwähnt. Was hältst du eigentlich von so einer Kritik? Also die Kritik an der Ausstellung kam aus mehreren Ecken. Sie kam also von einer orthodoxen Separatgemeinde mit dem Namen Adas Yisroel. Das ist eine alte Berliner separate jüdische Gemeinde. Ich weiß nicht, wie es in Holland ist, ob es da eine staatlich verfasste, fast jüdische Einheitsgemeinde gibt oder ob jede jüdische Denomination oder Richtung ihre eigene Gemeinde einrichten kann, wie sie möchte. Das ist in Holland wahrscheinlich wie in den Vereinigten Staaten oder wie in jedem zivilisierten Land, wo Staat und Kirche strikt oder Staat und Synagoge strikt getrennt sind. Hier in Berlin gab es seit 1945 nur eine Einheitsgemeinde, wie es auch eine einheitsevangelische oder katholische Kirche gibt. Also der Staat treibt die Steuern ein und gibt sie dann der Kirche oder der jüdischen Religionsgemeinde. Und diese Fortsetzung oder Wiederaufnahme dieser orthodoxen Separatgemeinde, die hier tatsächlich einmal bestanden hat, kritisiert die jüdischen Lebenswelten aus einem ganz trivialen Grunde, weil sie selber nicht in der Ausstellung vorkommt, weil ihre eigene Politik in dieser Ausstellung nicht vorkommt und weil ihre eigenen Interessen dabei nicht berücksichtigt worden sind. Aber das ist eine zu vernachlässigende Sache eigentlich. Das ist innerberliner, innerjüdischer Streit, der seine Pikanterien vor allem daraus zieht, dass der Vorsitzende dieser orthodoxen Separatgemeinde ein ehemaliger Linksradikaler ist und ein begeisterter Vertreter der israelischen linksradikalen Mazpen, die sich für einen unabhängigen Palästinenserstaat eingesetzt haben und für den bewaffneten Kampf gegen Israel aufgerufen haben. Und es zeigt nur, dass auf jüdischer Seite sich das, also wenn Juden in Deutschland wohnen, dass sie genau denselben Tendenzen unterliegen, wie also auch deutsche ehemalige Linksradikale, die plötzlich also wie ein ehemaliger Terrorist wie Horst Mahler dann ein 150-prozentiger Vertreter des bürgerlichen Staates werden. Also das ist in diesem Fall diese bekannte Nebennote. Musst du aber noch näher erklären, warum dann dieses Normalleben, also zum Beispiel von Leuten, die damals im Scheunenviertel gewohnt haben oder andere Ecken Berlins, gar nicht in diese Ausstellung vorkommt. Warum ist das so beschränkt auf Kunst und Kultur, auf hohe Kultur oder feindseligen Juden, wie ich glaube, der Wolfgang Dresden kritisiert hat. Er hat die Ausstellung aus diesem Gesichtspunkt kritisiert. Die gegenteilige Auffassung, es müsste eine Ausstellung über die armen und unterdrückten Juden nicht eine Ausstellung geben, aber das müsste mindestens gleichberechtigt oder es müsste nicht im Zentrum, aber es müsste eine starke Betonung erfahren. Diese Kritik an der Ausstellung ist natürlich genauso unsinnig wie die Ausstellung selber. Weil was die einen mit der hohen Kultur und mit den großen Kulturleistungen der Juden dokumentieren wollen, um den Antisemitismus abzuwehren, um das traditionelle Judenbild zu korrigieren, um den Eindruck zu korrigieren, die Juden seien nur Opfer gewesen, ist auf der anderen Seite einfach folkloristisch zurechtgerückt. Also an diesen armen Elendsgestalten aus Osteuropa gibt es nichts zu bewundern und gibt es auch nichts zu dokumentieren, was abgesehen von dem Ansatz, dass diese Leute allen Grund gehabt haben, entweder wegzugehen oder die Verhältnisse zu ändern. Aber was daraus gemacht wird, ist eine aus Einstein, um es in einem Bild oder in einer kurzen Formulierung zu fassen, während die einen Einstein in den Vordergrund heben, schieben die anderen, was ich Tevye den Milchmann in den Vordergrund. Das sind so ethnopopulistische Variationen der Hochkultur, die von solchen Kritikern wie denjenigen, den Sie erwähnt haben, in den Vordergrund geschoben werden. Und sie übertreiben dann auch gleich wieder maßlos. Also während die einen natürlich die Juden nur zu Vertretern der Hochkultur und zu Nobelpreisanwärtern machen, sind auf der anderen Seite erstens drei- oder viermal so viel Juden arm gewesen, wie tatsächlich hier in Berlin gelebt haben. Sie machen also aus den 10.000 bis 15.000, die im Scheunenviertel gewohnt haben, machen sie gleich 50.000 bis 100.000. Und aus den kulturellen Äußerungen dieser Leute, die in Berlin gelebt haben, also aus kulturellen Äußerungen der Unterschicht und des Lumpenproletariats teilweise und der Zwischenklassen und Leuten, die tatsächlich Zwischenexistenzen auch geografisch geführt haben, weil sie ja weiter wollten, machen sie sofort also eine klassenkämpferische oder eine soziale dominante Erscheinung, was es überhaupt nie gewesen ist. Ja. Nun hast du Anfang der 80er Jahre selbst ein Buch herausgegeben, was Im Scheunenviertel heißt. Und bedauerst du das eigentlich jetzt im Nachhinein, dass du damals dieses Buch mit Fotos herausgegeben hast? Nein, ich bedauere es überhaupt nicht. Ich nehme auch keinen Satz von dem, was ich damals geschrieben habe, zurück. Im Gegenteil, ich müsste alles das, was ich geschrieben habe, heute nochmal betonen und mit einbeziehen in die Auseinandersetzung, dass ich mit dem Buch, was ja nicht nur aus Text besteht, sondern leider auch aus Bildern, dass ich damit, ohne es zu wollen und zu wissen und vorherzusehen, natürlich mit zu dieser ethno-folkloristischen Betrachtungsweise der Geschichte auch beigetragen habe. Insofern als dieses Buch offensichtlich auch, weil es Bilder hatte, für Analphabeten war. Die nehmen nur die Bilder und lesen natürlich die Texte nicht. Und das war auch eine Zeit lang, ich erinnere mich, Mitte der 80er Jahre, war dieses Buch sozusagen das beste Geschenk, das Linke sich zu Weihnachten machen konnten. Ne? Und das galt als etwas besonders Feinsinniges über Juden, weil es eben nicht von Einstein handelte, sondern von Personen, die wie Marx geschrieben hat, also in den Poren der Gesellschaft irgendwo nisten. Ne? Und alles, was ich damals über Staatenlosigkeit, über Fremdenfeindlichkeit geschrieben, das interessierte, das haben sie alles gar nicht gelesen, sondern sie haben nur diese merkwürdig verkleideten Personen auf den Bildern gesehen. Und das hat auch was damit zu tun, dass alte Fotografien natürlich so eine merkwürdige Anziehungskraft ausüben, dass das alles so in einem nostalgischen Nebel von Es war einmal verschwindet. Und dass solche ärmlichen Verhältnisse, wie sie im Scheunenviertel geherrscht haben, also wo jeder guten Grund hat, wirklich wegzugehen und das hinter sich zu lassen. Diese ganze Gegend, die schon damals hätte abgerissen werden sollen, oder auch das wäre gut gewesen. Also dass sich das Ganze verklärt zu so einem romantischen, in der DDR würde man heute sagen, das war die Nischengesellschaft. Genau das ist das, was die DDR-Bürger, wenn sie heute mit dem kapitalistischen Westen konfrontiert sind, alle vermissen. Auf einmal ist die Nestwärme, dieser Mief, dieser kollektive, warme Gestank, der für die Nischengesellschaft kennzeichnend war, ist auf einmal weg. Und das sieht man in diesen alten Bildern. Damals war nicht die heile Welt, arm sein und glücklich sein. Ja? Also der Reichtum kommt von innen her, wie das bei, ich glaube, bei Rilke heißt. Ja? Also diese Sehnsüchte nach der Geborgenheit und nach der Kindheit, wie die Leute auch immer alle nur den letzten Satz von Bloch gelesen haben. Also all diese Dinge haben damals eine Rolle gespielt und das Buch eben dadurch so erfolgreich gemacht. Und die Juden waren wiederum im Umkehrbild zum entweder Reichen oder zum Kulturträger, waren die Juden sozusagen der Hort der Familie, der Hort der Geborgenheit. In diesen ärmlichen Verhältnissen. Weil man sieht es immer mit vielen Kindern rumlaufen und man sieht die Fotos, dass sie also bestimmte Traditionen pflegen. Das war auch die Zeit, als Linke angefangen haben, ihre Kinder wieder taufen zu lassen. Weil die sagt, man braucht ja eine Tradition und man sieht das bei den Juden, die haben immer die Tradition gepflegt. Der Gedanke, dass im 20. Jahrhundert auch mit tätiger Mithilfe natürlich der deutschen Vorfahren dieser Linken, dass damit also jede Tradition irreparabel einfach zerstört worden ist. Ja? Dieser Gedanke, der natürlich etwas unangenehm ist, ja? Und auch störende aufreibende und desaströse und destruktive Konsequenzen hat. Ja? Also dieser Gedanke ist damit weggeschoben worden. Ja?